Middelviksbergs no, Middelviksbergs no, Middelviksbergs no. Fader Martin moder Middelviksbergs no, Middelviksbergs no, Middelviksbergs no. Mieten overgrenzer nog, de vader maakt die moeder. Mieten overgrenzer nog, mieten overgrenzer nog, mieten overgrenzer nog. Mit dem Tretwagen auf, mit dem Tretwagen auf.